Ödipus auf Kolonos, Teil 2. Ödipus, Antigone, der Chor, der Chor. Grausam ist es, o Freund, wecken ein Leid, welches bereits lange geschlummert, und doch zu vernehmen wünsch ich. Ödipus, was ist es? Der Chor. Welch herbes, welch schmerzliches Grauenverhängnis, unseliger, dich umstrickt hält. Ödipus, beim Rechte des Gastes deck es nicht auf, ich erlitt so Schnödes. Der Chor, vom alten Gerücht, das in die Ferne scholl, möcht ich sichere Kunde hören. Ödipus, weh mir. Der Chor, füge dich, ich flehe. Ödipus, ach, ach. Der Chor, willfahr uns, denn ich auch ehre ja deine Wünsch alle. Ödipus, Unheil schuf ich, o Freund, schuf es ein Unschuldiger. Ja, zeuge die Gottheit, nichts übt ich davon mit Willen. Der Chor, wieso das? Ödipus, in schnödem Ehlager umfing die Stadt mich arglosen mit Gräuelbanden. Der Chor, bestiegest du, wie wir hörten, der Mutter entweihtes Lager? Ödipus, tot ist es, o weh, dieses zu hören. Ach, Freund, und diese, die beiden hier sind. Der Chor, o sprich. Ödipus, Töchter mir und Fluch mir. Der Chor, ach, Zeus. Ödipus, sie sprossen mit mir aus einer Frau Schoße. Der Chor, sie wären deine Töchter denn? Ödipus, und sind des Vaters Schwestern auch? Der Chor, o Grauen. Ödipus, o Grauen, wahrlich, tausendfacher Fluch umstrickte mich. Der Chor, du litzt? Ödipus, ich litt unsäglich Leid. Der Chor, verübtest? Ödipus, nichts verübt ich. Der Chor, wie? Ödipus, mir ward ein Lohn, welchen ich nimmer verdient, ich Verlorener, von meiner Ahnen Lande, dem ich wohltat. Der Chor, unseliger, und du gabst den Tod? Ödipus, was meinst du da, was willst du mehr? Der Chor, dem Vater? Ödipus, weh, weh, du schlägst zur ersten Wunde die zweite mir. Der Chor, du warst sein Mörder? Ödipus, ich war's, indes. Der Chor, nun? Ödipus, nicht mit Unrecht mein ich. Der Chor, wie? Ödipus, so höre denn, freilich erschlug ich ihn, tat das Entsetzliche, doch unbewusst und nach der Satzung schuldlos. Der Chor, da kommt des Ägeus Sprosse, Theseus, unser Fürst, von dir gerufen, um zu tun nach deinem Wunsch. Theseus, die Vorigen, Theseus, von vielen hört ich früher, wie dein Augenlicht in blut'ger Nacht erloschen, dass ich dich daran erkannte, Sohn des Laios, und noch sicherer jetzt aus dem erkenne, was ich unterwegs gehört, denn dein Gewand und dein entsetzenvolles Haupt bezeugt mir deutlich, wer du bist. Mich jammert dein, drum will ich dich befragen, armer Ödipus, um was du mich zu bitten und die Bürger hier gekommen, du mit deiner armen Führerin. So sprich, ein ungeheures Werk, ja müsstest du mir nennen, wenn ich Hülfe dir verweigerte. Ich weiß, in fremdem Lande wuchs ich selbst heran, gleich dir, im Fremdlingslande, wie kein anderer Mann, durchkämpft ich viel Gefahren über meinem Haupt, drum steh ich keinem Fremdling, der wie heute du mir naht, mit meiner Hülfe fern. Ich bin ja Mensch, wohl weiß ich dieses, und mir ward am nächsten Tag kein größeres Anteil, als es dir beschieden ist. Ödipus. Dein Adel, Theseus, hat in kurzem Worte sich entfaltet, dass mir wenig nur zu sagen bleibt. Denn wer ich bin und welches Vaters Sohn, woher des Landes ich gekommen, hast du selbst gesagt. So bliebe mir nichts übrig, als dir kund zu tun, was mein Begehr ist, und die Rede fand ihr Ziel. Theseus. Dies eben lass mich hören, dies enthülle mir. Ödipus. Ich komme, meinen müden Leib zur Gabe dir zu bringen, nicht gar lieblich anzusehen, indes der Lohn von ihm ist größer als das äußere Schön. Theseus. Und welchen Vorteil bietest du zum Lohne mir? Ödipus. Die Zeit enthüllt dir's, wär's auch die nächste nicht. Theseus. Wann aber wird uns deine Segnung offenbar? Ödipus. Sobald ich tot bin und du mich bestattet hast. Theseus. Des Lebens Letztes bittest du, was mitten liegt, vergissest oder achtest du von keinem Wert. Ödipus. Erlang ich jenes, kommt mir auch dies andere zu. Theseus. Doch unbedeutend ist die Gunst, um die du flehst. Ödipus. Nicht leicht, bedenk es ernstlich, ist der Kampf um sie. Theseus. Gilt Thebes Söhnen oder gilt mir dieses Wort? Ödipus. Mich heimzubringen mit Gewalt verlangen sie. Theseus. Dir, wenn sie's wollen, ziemte nicht die Weigerung. Ödipus. Doch als ich selbst es wollte, widerstrebten sie. Theseus. O Tor, im Unglück ist der Trotz nicht förderlich. Ödipus. Erst höre mich, dann schilt mich. Jetzt lass ab davon. Theseus. Sprich, eh ich dich vernommen, ziemt mir nicht das Wort. Ödipus. Grauenvoll, o Theseus, ward mir Leid auf Leid gehäuft. Theseus. Du sprichst von deines Hauses altem Ungemach? Ödipus. Nein, ist von ihm doch jeder Mund in Hellas voll. Theseus, welch übermenschlich großes Leid erlittst du denn? Ödipus, so ging es mir, aus meinem Vaterreich vertrieb Gewalt der eignen Söhne mich, und nimmer ist als Vatermörder mir gegönnt die Wiederkehr. Theseus, was rufen sie dich also, dass du wohnst allein? Ödipus, ein Wort aus Göttermunde zwingt sie so zu tun. Theseus, mit welchem Unheil schreckte sie der Seherspruch? Ödipus, dass dieses Land sich schlage, sei der Götter Schluss. Theseus, wie käme Hader zwischen mir und Theben auf? Ödipus, o Sohn des Ägeus, teurer Mann, den Göttern nur naht nie das Alter, ihnen naht niemals der Tod, doch alles andere stürzt die Allgewalt der Zeit. Die Kraft der Erde welkt, es welkt des Leibes Kraft, hinstirbt die Treue, Treuebruch sprießt hoch empor. und ohne Wandel atmet nie derselbe Hauch der Lieb in Männerherzen, noch bei Volk und Volk. Denn heute dort, hier morgen, wandelt sich die Gunst in bittern Hader und in Huld sich wieder um. Und wenn des Friedens heller Tag die Theber jetzt mit dir vereinigt, doch gebiert in ihrem Lauf endlose Zeit, endlose Nächte, Tage noch, worin die heute fest verbundenen Hände sich um leichten Vorwand trennen durch des Speers Gewalt, wo mein entschlafner und im Grab geborgner Leib erkaltet, einst ihr warmes Herzblut trinken wird. Wenn Zeus noch Zeus und sein Apollon Wahres spricht, doch traurig ist zu reden, wo man schweigen soll. Dir genüge denn mein erstes Wort und halte nur das deine treulich, und gewiss, dann klagst du nie, es sei ein unnütz wertloses Haupt in Ödipus dem Land erschienen. Lügen mir die Götter nicht. Der Chor. Schon früher hat, o König, dies und ähnliches der Mann für unser Väter Land zu tun gelobt. Theseus, wer möchte solches Mannes wohlgewogenen Sinn abweisen, dem hier alle Zeit der freundliche, gastfreie Herd in unserer Wohnung offen steht und welcher, Hilfe suchend bei den Göttinnen, mir und dem Lande nicht geringen Lohn bezahlt. Dies heilig achtend will ich niemals seine Huld abweisen, will ihm Bürgerrecht im Lande leihen. Gefällt's ihm hier zu bleiben, dann gebiet ich euch, sein Wohl zu wahren. Ist es ihm, mit mir zu gehen, genehm, so gönn ich, Ödipus, auch hier Gewalt und freie Wahl dir. So gewähr ich, was du suchst. Ödipus. Zeus, solchen Männern lohne du mit Wohlergehen. Theseus. Nun, was verlangt dich? Willst du gehen zu meinem Haus? Ödipus. Wohl, wenn ich dürfte. Doch es ist die Stätte hier. Theseus. Was wirst du hier beginnen, denn ich wär es nicht. Ödipus. Hier werd ich sie besiegen, die mich einst verbannt. Theseus. Groß wäre dann der Segen deines Aufenthalts. Ödipus. Ja, wenn sich treu bewährte, was du mir versprachst. Theseus. Vertraue meinem Worte, nie verlass ich dich. Ödipus. Durch keinen Eidschwur bind ich dich, dem Schlechten gleich. Theseus. Nicht mehr auch als mit meinem Wort gewannest du. Ödipus. Was willst du denn beginnen? Theseus. Weshalb zagst du so? Ödipus. Sie werden kommen. Theseus. Auf den Chor deutend. Diese stehen zu deinem Schutz. Ödipus. Sieh, du verlässt mich. Theseus. Sage nicht, was mir geziemt. Ödipus. Es zwingt die Furcht mich. Theseus. Mein Gemüt kennt keine Furcht. Ödipus. Du weißt ihr Drohen nicht. Theseus. Doch ich weiß, dass keiner dich von hier gewaltsam mir zum Trotz entführen wird, denn drohend hat ja mancher schon manch eitles Wort gedroht im Zorneseifer, doch sobald der Geist sein wieder Herr ward, flohen hinweg die Drohungen, und haben jen auch kühn mit schwerem Eid gelobt, dich wegzuführen, bei sich doch, scheint ihrem Blick der Weg hieher ein unbeschiffbar weites Meer. So darfst du, spendet ich dir auch nicht meinen Schutz mutvoll vertrauen, wenn Apollon dich gesandt. Und ob ich selbst auch ferne sei, so weiß ich doch, vor jeder Unbill schützen wird mein Name dich. Ab. Ödipus, Antigone, der Chor, der Chor. Erste Strophe. Zur rossprangenden Flur, o Freund, kamst du hier zu des Landes bestem Wohnsitz, des glanzvollen Kolonnos hain, wohin flatternd die Nachtigall in helltönenden Lauten klagt, aus den grünenden Schluchten, wo weinfarbiger Efeu rankt, tief im heiligen Laube des Gottes, dem schattigen, früchtebeladenen, dem stillen, das kein Sturmwind aufregt, wo der begeisterte Freudengott Dionysos stets hereinzieht, im Chor göttlicher Ammen schwärmend. Erste Gegenstrophe. Hier in schönem Geringel blüht ewig unter des Himmels Tau Narkissos, der altheilige Kranz der zwei großen Göttinnen. Golden glänzt Krokos, nimmer versiegen die schlummerlosen Gewässer, die vom Strome Kephisos her irren, ewig von Tag zu Tag, bald er mit lauterem Regen ergusse durch der breiten Erde Fluren, das Land schnell zu befruchten, dass auch die Chöre der Musen nie verschmähten, noch Kythere mit goldnen Zügeln. Zweite Strophe. Hier auch blüht ein Gewächs, wie im Gefild Asia keines, noch auf dorischer Flur, dort in dem weit prangenden Eilande des Pelops erwuchs. Von selbst ohne Pflege keimtes, der Feindes Speere Schrecken ist's, das mächtig aufblüht in dieser Landschaft. Mein Spross nährender, blau schimmernder Ölbaum, den kein Bejahrter, kein junger Heerfürst je mit feindlicher Hand tilgend verheert, denn mit dem ewigen wachen Blick sehn Zeus Morios Augen ihn und blauäugig Athene. Zweite Gegenstrophe. Noch ein anderes Lob meiner Geburtserde, das schönste des stolz herrschenden Meergottes Geschenk, nenn ich des Lands edelste Gabe, den Ruhm der Meerfahrt, der Ross und Füllen. O Kronos Sohn, du hobst es ja zu diesem Preis, hehrer Gott, Poseidon, der dem Rosse den wutstillenden Zügel am ersten umwarf auf diesen Wegen. Sie, hineilend mit Macht nieder zum Meer, hüpft in den Händen geschwungen das Ruder, das Nereiden rings hundertfüßig umtanzen. Antigone. O Flur, mit höchsten Ruhmespreis verherrlichet, nun gilt es, nun bewähre dieser Rede Glanz. Ödipus, was schreckt dich wieder, trautes Kind? Antigone, mein Vater, dort kommt Kreon mit Gefolge gegen uns heran. Ödipus, jetzt mög, o teure Greise, mir in eurem Schutz der angelobten Hülfe Ziel erschienen sein. Der Chor. Getrost, sie wird dir, bin ich auch durch Alter schwach, doch nimmer da veraltet dieses Landes Kraft.